Das Präsidium der obersten Volksversammlung der DVK veröffentlichte am 25. August den Erlass Nummer 1270 dazu, den 3051 Funktionären, Kommandeuren und Mitgliedern der Jugendstoßtrupps und der Bauern, die am Bau des Baekdusan-Kraftwerkes der Russischen Jugend teilnahmen, die Gedenkmedaille für den Bau des Baekdusan-Kraftwerkes der Russischen Jugend zu verleihen.